WDR 3 Hörspiel. Womöglich ist es kein Zufall, dass herausragendes Engagement sich zurzeit oft mit Frauen, mit jungen Frauen wie Greta Thunberg oder der Kapitänin Carola Rakete verbinden lässt. Frauen werden lauter. Weltweit schlagen feministische Bewegungen einen immer radikaleren Kurs ein. Nicht nur für Frauen, für alle. Sie richten sich gegen den neoliberalen Ausverkauf des Gesundheitssystems, sexualisierte Gewalt, aber auch rassistische Ausgrenzung und die radikal voranschreitende Zerstörung der Umwelt. Die Aufmerksamkeit für Kongresse wie Feminist Futures, der am Wochenende in Essen in der Zeche Zollverein stattfand, zeigt die Bedeutung dieser Strategien. Und damit herzlich willkommen zu dem Hörspiel Parole V, einem dokumentarischen Hörstück über weibliche Widerstandsstrategien und einer Infragestellung der Forderung nach vermeintlich hilfreicher Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft gegen die Krisen der Welt. Katharina Pelosi fragt in ihrem Stück, ob dieses scheinbare Zauberwort der Stunde wirklich die Lösung für globale Probleme sein kann. Warum innere Widerstandskräfte gegen sich verschlechternde Zustände fördern, statt an der gesellschaftlichen Verbesserung von Lebensbedingungen zu arbeiten? Das Hörspiel basiert auf der Audioinstallation Polyphone Parolen, für die Katharina Pelosi unter anderem mit der Komponistin Julia Klomfars Chorlieder erarbeitet hat. Eine Kooperation mit Performance- und Tanzort Pakt Zollverein in Essen und dem Chor Vocal Crew Dortmund. Liebe Rosa, gestern war die Präsentation der Polyphonen Parolen in Essen. Ich war dort einige Wochen im Viertel Katernberg unterwegs und habe viele unterschiedliche Frauen und Mädchen kennengelernt. Ich habe versucht, ihr Wissen, ihre Strategien und die ganze Power, die sie in ihrem Alltag haben, mit einem Fragebogen einzusammeln und als Parolen zu dokumentieren. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Wir haben daraus Chöre gemacht, die jetzt in ganz Katernberg zu hören sind, sogar in der Kirche. Der Alltag und das Erfahrungswissen von Frauen und Mädchen hat die Wohnungen verlassen und sich die Straße genommen. Ich arbeite weiter an dem Projekt, hänge aber noch immer an der Resilienz fest, die ja irgendwann mal der Ausgangspunkt für das Ganze war. Das ist ja gerade so ein Schlüsselbegriff, der von Klimawandel über Ressourcenknappheit, Infrastruktur gegen Terrorangriffe bis Burnout alle Herausforderungen unserer Zeit beschreiben will und gleichzeitig, wie denen zu begegnen ist. Wappne dich für alle Krisen, die kommen könnten. Verwundbarkeit reduzieren, Widerstandskraft erhöhen, sei stark, trainiere dich. Debatte scheint mir ein Programm zu sein, das der Vereinzelung dient und uns sagt, vorbereiten kann man sich immer. Du allein musst dich auf das Unvermeidliche und zugleich Unvorhersehbare trainieren. Und schon sind wir auch angreifbar für alle perfiden Formen des Regiertwerdens und sich selbst Regierens. Oder nochmal anders. Da geht es gar nicht darum, was uns krank macht, sondern nur, wie wir uns selbst gesund erhalten können. Und obwohl ja genau die Frage nach Resilienz der Startpunkt meiner Recherche in Essen war, war die Erfahrung dort eine ganz andere. Da gibt's sowas Gemeinsames, sich umeinander kümmern, den Alltag teilen, gemeinsam in der Stadt sein und darüber nachdenken, wie das Leben und die Welt für alle besser sein könnte. Und wenn es erstmal nur um mehr Grün und weniger Autos geht. Ich suche also weiter nach der kollektiven Alternative zur Durchhalteparole. Nicht eingängig und einstimmig, eher widerständig und vielstimmig. Ich meine, das ist doch auch das Besondere an den feministischen Parolen. Wie wir immer sagen, die sind für alle gut. Ich denke also nach über Verstärkung für die Parolen aus Katernberg und hätte dafür gerne euch alle dabei, mein Netzwerk. Mit euren Stimmen, euren Wünschen, Träumen, Krisen und euren Kräften. Vielleicht sprechen wir bald darüber und du machst auch mit? Auf bald, K. Parole V, eine feministische Verstärkung. 1, 2, 3. Ein Hörstück von Katharina Pelosi und Netzwerkerinnen. Hallo, ich bin Rosa. Hallo, ich bin Atlanta. Ja, Test 1, 2, 3, hier spricht die Pups. Now my answers come. Jetzt. Oh Mann. Okay, 1, 2, 3, ja. Caroline. Parole 2. Verstärkung. Hallo, ich bin Simon und ich bin laut. Bei allem. Ich bin Heinrich. Ich bin Lina und eine Frau. Und ich wohne im Patriarchat. So, ich glaube, das hier spricht ist die Kelle. Ich bin Katja und ich lege jetzt. Kannst du das noch irgendwie so zusammenschneiden? Das wäre super. Mein Netzwerk ist klein, aber tief. Wir sind alle zusammen verrückt und wir lieben uns, wie wir sind. Meine Freundinnen. Was hält uns zusammen? Meine Netzwerke, die schweben so um mich herum. Dadurch, dass ich inzwischen auch viele Freundinnen of Color habe. Mit meinen Freundinnen verbinden mich die feministischen Kämpfe. Gemeinsame Erfahrung in viel Schreiben, viel der Gesellschaft, viel in der deutschen Gesellschaft vor allem Rassismus zu erleben. Aber bleibt denn dabei nicht stehen? Ich glaube, es sind vor allen Dingen die gemeinsamen Themen. Es sind Themen wie Inklusion und Barrierefreiheit, sondern, die mich immer wieder mit anderen Frauen, weiter, aber auch und, Männern, überwiegend mit Behinderung, schaut, was aber es für einen bedeutet. Ohne Behinderung, verbinden. Und weil diese und Themen die Kraft auch zu geben, oder nicht zu sagen, gelöst sind, picture, immer so, wieder sind bearbeitet so werden müssen, hält das, wir haben hier unser einen größeren Netzwerk Kampf zusammen. Zu tragen. Mich verbindet das Wissen darum, dass uns erzählt wird, wir müssten stark sein, wir müssten besser sein, wir müssten alles alleine schaffen. Und gleichzeitig das Wissen darum, dass das nicht stimmt. Also Spaß. Dass wir uns zusammen sein, sonst halten wir das längerfristig nicht aus. Parole 4. Feminismus statt Resilienz. Dear Heike, ich hatte dir ja Fragen geschickt aus meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz und dem Versuch, sie im Alltag von Frauen und Mädchen wiederzufinden. Resilienz ist die Fähigkeit zu permanenter, flexibler Anpassung an und Bewältigung von dauerhaft unsicheren und instabilen Lebensbedingungen. Der Effekt eines überraschenden Vermögens der Selbstorganisation. Die Entfaltung einer Widerstandsfähigkeit entgegen aller Erwartungen habe ich in meiner Recherche bei dem Soziologen Ulrich Bröckling gelesen. Und genau diese Fähigkeiten, die sind doch Teil des Alltags gerade von Frauen. Kommunikativ, fürsorglich, belastbar sein und dabei sozial kompetent, problemlösend, emotional zugewandt und kooperationsfähig handeln. Und selbst wenn die ganze Debatte eher ein gutes Bühnenbild für noch mehr männliche Heldengeschichten zu bilden scheint, sind das ja Eigenschaften, die zumeist Frauen zugeschrieben werden. Parole 5. Philosophisch, musikalisch, ich bin stark, hübsch, schlau und unglaublich intelligent und witzig. Aber ich habe mir jetzt überlegt, was andere Leute so über mich sagen. Und das sind folgende 5 Wörter. Kritisch. Performer. Ich bin laut. Feministin. Aktivistisch. Feministin. Tränen gerührt. Ostdeutsche. Und radikal. Wütend. Verunsichert. Manchmal wütend. High Stress Level Mama Performer. Ich gehe mit meinen Kindern um. Ich bin nicht diplomatisch. Ich bin gerne hier geblieben. Bin tolerant, hässlich, fett. Ich glaube an eine Utopie. Aber nicht an einen Endzustand. Ich thematisiere postmigrantische Perspektiven, ständig verändernde Welt, indem ich den Menschen meine Plattform und Stimme gebe. In vielen Sprachen und keinen Verstummen. Und was die Welt von mir noch hören sollte, ist... Ich habe Spaß! 5 Wörter über dich. Ich bin nicht alleine hier. Was ich mich noch frage... Führt die Auseinandersetzung, eigentlich zu einer völlig veränderten Wahrnehmung davon, was die Krise ist und davon, was unsere Handlungsmöglichkeiten sind. Klarkommen, statt Konflikte führen, Yoga, Preppen, Achtsamkeit. Aber die Krisen sind ja vor allem die Krisen anderer, von denen wir betroffen sind. Kapitalismus, Männlichkeit, Klimawandel, Rassismus, you name it. Und das sind ja keine individuellen Probleme, sondern gesellschaftliche, gegen die sich gemeinsam kämpfen lässt und gekämpft wird. Und eben, die Probleme nicht zu privatisieren, sondern vielmehr noch die privaten Probleme als politische zu sehen. Das ist ja auch eine feministische Idee, womit ich wieder am Anfang wäre. Vielleicht können wir auch gemeinsam eine feministische Resilienzkritik denken. Was hältst du davon? Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis dazu, zu diesem Begriff der Resilienz. Also es ist so ein einerseits, andererseits. Und ich finde, es gibt da wie in vielen Fragen immer keinen Schwarz-Weiß. Und so ein pauschales ist gut, ist schlecht. Parole 6. Gegen Schwarz-Weiß, für die Grautöne. Und grundsätzlich finde ich das einen guten Ansatz. Ich finde es richtiger zu sagen, ich bring dem Kind richtig toll Fahrradfahren bei und den Straßenverkehr und anstatt zu sagen, du darfst auf keinen Fall Fahrrad fahren, weil es ist zu gefährlich. Parole 7. Stark machen, statt Risiken vermeiden. Und auf der anderen Seite, eben ist es jetzt aktuell natürlich so, dass das irgendwie so neoliberal aufgegriffen wird und irgendwie man so das Gefühl hat, okay, die Leute arbeiten unter beschissenen Bedingungen, die leben in verschimmelten Wohnungen und zahlen Rentenmieten und arbeiten sich einen ab. Und das kann man nicht mit einem Resilienztraining wegcoachen, so. Also dass es den Leuten schlecht geht. Parole 8. Wegcoachen läuft nicht. Tja, warum erfährt er so einen Trend? Also ich finde, das fügt sich ja total gut ein in dieses ganze Individualisieren von Problemen. Parole 9. Im Gegensatz zum Kollektivieren von Problemen. Kollektivieren statt individualisieren. Ja, eben den Einzelnen in die Verantwortung zu nehmen, anstatt wie das die Umstände zu verbessern, damit die Leute auch ein gesundes Leben führen können. Parole 10. Ja, und gibt total viele geteilte Erfahrungen. Teilen. Also, das ist ja, finde ich ja immer wieder irgendwie krass. Und Strategie. Man denkt immer, man macht so Einzelerfahrungen und wenn man dann irgendwie davon berichtet, merkt man, ah, du hast auch sowas erlebt. Ah, du auch. So. Und auch gerade in Bezug auf so frauenbezogene Themen. Sei es sexuelle Übergriffe, sei es Fehlgeburten oder was weiß ich, irgendwie so tabuisierte Themen, wo man so... Parole 11. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und wenn man sich dann... Wir wissen, was wir wissen. ...in Austausch geht, merkt man, okay, es geht irgendwie... Ich bin überhaupt nicht allein damit und... Parole 12. Und das stärkt total. Ich bin stark. Nicht allein, sondern zusammen. Ein Teil, was ja Resilienz auch so... Also eine ganz wichtige Säule ist ja dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl, ich kann die Dinge verändern. Das Leben ist für mich verstehbar, handhabbar und irgendwie sinnvoll und ich kann hier was tun. So. Und das steht ja, finde ich, aber auch dann ziemlich im Widerspruch wiederum zu so einem Patriarchat, wo es dann eben am Ende so ist, dass eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Und in manchen Situationen kann man, glaube ich, gerade als Frau eben nicht alles dann selber gestalten und so machen, wie man sich's wünscht, sondern man wird irgendwie begrenzt, reingezwängt. Also es wird einem was nicht zugetraut. Das sind die Erfahrungen, die man ständig macht. Parole 13. Und eure Widersprüche sind ja, und dass Frauen, finde ich, ja auch häufiger noch in so prekären Situationen leben. Einerseits, weil sie weniger verdienen, andererseits, weil sie dann am Ende mit der Care-Arbeit zu tun haben und dadurch in viel problematischeren Situationen stecken oft. Parole 14. Wir sorgen uns trotzdem. Gleich sind. Um Ärmere, die Umwelt und den Klimaschutz. Ich kümmere mich um alte, Kranke, und eingeschränkte Menschen. Beruflich und privat, denn sie brauchen unsere Hilfe und Unterstützung. Aber auch wenn ich sehe, dass es jemandem nicht gut geht, den ich kaum kenne, habe ich immer ein offenes Ohr. Weil jeder Mensch gehört werden möchte. Ja, die Parole. Ja, also zusammenkommen, mit einer Offenheit und einer Fehlerfreundlichkeit und einem Wohlwollen. Und dann kann man, glaube ich, wirklich irrsinnig viel stemmen. Was wir können. Wenn man weiß, man hat da wen im Rücken. Parole 16. Wir sind, was wir sind. Wir werden immer stärker gegen die Männer in der Familie, gegen das Patriarchat. Mein Netzwerk hält zusammen darüber, dass wir nie fertig sind. Das Lachen über immer sich selbst, in Bewegung das sind. Lachen über immer hinterfragen. Die Schwierigkeiten es des gibt Lebens mir auch Kraft, und das Lachen auch über zu merken, dass meine Probleme nicht nur meine sind, sondern viele Frauen die haben, aber sind wir einander da, angehen können. Aktionen von anderen Menschen. Die anderen der gemeinsame Wunsch, die Gesellschaft Schätzen besser Kritik. Zu machen. Kotzen ich oder verbinde lachen. Mit meinen Freundinnen die gleiche Erfahrung in einer und sexistischen, frauendiskriminierenden Welt aufzuwachsen. Dass sie da die wir viel zu selten einfach da sind, sind wie so eine unsichtbare Armee. Von der ich weiß, also ganz platt ist es auf jeden Fall die Solidarität, die einen zusammenhält. Und Solidarität heißt hier nicht nur, dass man füreinander eintritt, sondern Solidarität heißt auch, dass man bestimmte Erfahrungen, die aus Situationen entstehen, nicht erklären muss, sondern dass man einfach umeinander weiß, umeinander bemüht ist, sich gegenseitig Kraft gibt, auch in den Momenten, wo vielleicht Worte gar nicht reichen. Liebe Linda, also diese Idee von Skills im Sinne des Resilienzbegriffs finde ich politisch total ernüchternd. Das Vermögen der Menschen, sich in einem System zu bewegen und jegliche Art von Störung und Stress zu bewältigen, ohne aber einen Systemwechsel zu vollziehen. Diese Fähigkeiten halten also Funktionen und Strukturen des Systems aufrecht. Aber der Punkt ist ja, das sind machtvolle Strukturen, die unterdrücken und verletzen, ausschließen und ausbeuten. Es geht denen gar nicht darum, die zu überwinden, sondern vielmehr darum, die eh schon desaströse Zukunft nur ein bisschen weniger desaströs zu machen, indem man die Schäden, die sie mit sich bringt, besser bewältigt. Was für ein mieses Szenario. Parole 17. Nicht meine Krise. Die Krise. Meine als hätte Krise ich nur eine Krise. Meine Krise ist das Gefühl, dass ich mich nicht abgrenzen kann. Jeden Tag. Oder dass ich mich jeden abgrenzen verdammten muss. Scheißtag. Meine Krise ist Toxic Masculinity. Nicht nur bei Männern, Barbie sondern bei Frauen. Also vielleicht nennt man es einfach Toxic und ich Humanity. Hasse die Konsequenzen manchmal davon. Möchte ich wir haben die eine Leute Empathie-Krise. Einfach schütteln und sagen, so, ey, kommt mal klar. Ich will ganz oft Leute so, schütteln das? Und ihnen sagen, dass soll sie das? Einmal zuhören sollen und sich mal kurz vorstellen, weh. Wie es ist, in der Position genau, der anderen Person zu sein. Die Krise kriege ich gerade ich schreie alle in Bezug auf den deutschen Kontext, wenn im Rahmen des gegenwärtigen politischen Klimas nicht denjenigen Menschen zugehört wird, die von der weiteren Normalisierung von Rassismus und von Rechtsterrorismus mehrfach betroffen sind und deren Alltag das auch prägt. Ich hatte vor marginalisierte, rassifizierte und migrantisierte Menschen ein die dann in das vollkommene Gegenteil umgekippt von diesen Verschränkungen und ich einfach und das wird viel zu wenig durchzudrehen und egoistisch und rücksichtslos zu werden. Das folgt daraus, wenn wir jungen Menschen, die wir als weiblich lesen, beibringen, sich zu kümmern und da zu sein. Vor allem macht so sehr beibringen, dass es zu ihrem Selbstbild wütend, gehört und dass sie also vollkommen anfangen durchzudrehen, System, wenn sie das nicht mehr schaffen. Heterosexuelle, privilegierte, weiße Menschen, dass es gemeinsam gehen muss und dass man sich Verantwortung wütend, auch teilen kann. Weiße Kulturindustrie macht mich wütend. Heute denke ich eher manchmal, wenn ich so eine Krise machen wir eigentlich, wenn Leute denken, sich zu verhalten, als wären sie lasst mich in Ruhe mit euren in der Welt, Erwartungen allein auf und der Welt, unabhängig von dem Support von anderen, als könnten sie sozusagen allein durch ihr Tun und Schaffen am Leben halten. Wenn andere finde ich wissen, Quatsch und das macht mir auch ganz persönlich eine Krise, könnte. Wenn diese Erwartung an mich herangetragen wird. Parole 18. Unterschiedliche Texte. Aber die gleiche Melodie. Was ich auch schreien würde, ist die Islamophobie in dieser Zeit. Schreien. Es gibt keine Toleranz mehr. Ich bin fremd in der Stadt, wo ich geboren und groß geworden bin. 19. Leider. Schreien. Parolen. Anderes. Mein mein Gefühl ist, dass in Deutschland die Leute immer noch viel zu viel wegsehen. Ich würde, glaube ich, gar nicht so gerne die weitergehen. Entsprechenden ja, Leute anschreien. Ich glaube, ich würde am liebsten einfach so richtig, ich habe mal richtig Bock drauf zu hauen. Sehen, aber also wirklich. Du wirst mich immer noch hören. Ich schreie auch einige sehr privilegierte Frauen in meiner Umgebung an. Ich kann und wirklich wahnsinnig laut schreien! Warum glaubt ihr, dass ihr dieses privilegierte Leben verdient habt und andere nicht? Wer kann es sich denn leisten, resilient, also widerständig und immun zu sein? Wer hat Zeit und Geld für Yoga und gesunde Ernährung? Ich finde das so krass, dass dieser Begriff, der ja eigentlich aus der Naturwissenschaft kommt und eben diese Eigenschaft von einem Schwamm bezeichnet, immer wieder in die ursprüngliche Form zurückzukehren, einfach angewendet wird auf ökonomische Probleme, auf soziale Probleme, sogar auf die Körper der Menschen. Abgesehen davon, dass da Verantwortung verschoben wird, geht es auf einmal nur noch darum, robust zu sein. Aber eigentlich sollte unsere Utopie doch ein Zusammenleben sein, in dem wir auch mal schwach und verletzlich sein können. Das ist ja auch das Besondere an feministischen Praxen, dass da Räume und Zusammenhänge entstehen, wo es okay ist, schwach zu sein, wo sich umeinander gekümmert wird, wo Menschen sich zusammentun und auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Gemeinschaft erproben. Beziehungsweise erst mal danach fragen, was Gemeinschaft überhaupt sein kann. Und das sind ja nicht nur andere Lebensformen, die da praktiziert werden, sondern die verweisen ja auch auf ein anderes Gesellschaftsmodell. Da werden Utopien entworfen und temporär gelebt. Atmen unser Wasser, schwimmen in der Luft. Mein Traum ist es, eine gute Mutter zu sein. Unterschiedliche Träume, aber die gleiche Melodie. Mein Traum ist eigentlich, einer meiner Träume ist, so ein Gefühl, ich träume also von konsequent Europa aus, wenn man Kontinente und Regionen auf einer Wiese liegt, Chaos, auf dem Rücken Frieden und so in den Himmel guckt und die Bäume wurde. Sieht und die heute bewegen sich so Europa im Wind. Zu einem weltweiten dieses Gefühl. Das wäre fair, das wär so und das mein ist Traum, dass ich man träume schafft, davon, das Gefühl dass wir auch im Leben zu haben. An unseren Träumen, Vision oder meine Gemeinschaft, Träume, einem Zusammenleben, also vielleicht angesichts der derzeitigen Gesellschaft, an in der Idee, alle Menschen mit dem Rechtsruck geht es halt immer können. Mehr in Richtung gesellschaftlicher Spaltung. Und in der auch alle Menschen und wissen, halt, wie das geht. Ich finde es total notwendig, so in 200 zu gucken, oder 300 wo sind eigentlich Jahren. Verbindungspunkte zu anderen. Also ich träume oft, dass ich Glas esse und das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Mir ist es wichtig, dass die Frauen in meinem Umfeld sich empowered fühlen, ihren Weg gehen. Und, denn das wenn Wissen sie ihren Weg gehen, dann von bedeutet, anderen das schwarzen auch Frauen vor allen Dingen. Das bedeutet mir auch sozusagen dass, eine feministische Aneignung von Räumen. Und das ist egal, ob es irgendwie der Seminarraum in der Uni ist oder der öffentliche Raum, die Straße, genau, die ich mir aneigne, den Bürgersteig, den ich mir mit meinen Freundinnen aneigne, das laute Lachen auf der Straße. Solidarität. Demos geben mir Kraft. Verschiedenheit. Sabotage es gibt Kraft, mir zu wissen, wo meine Freundinnen gerade sind und was sie gerade machen. Die Sprecherinnenposition bei der Abteilungssitzung auf der Lohnarbeit oder eben das ist mir wichtig. Die Position auf der Tanzfläche direkt vorm DJ-Pult. Konsens. Killjoy sein gibt mir Kraft. Auch nicht nur beim Sex. Sand im Getriebe sein. Ich glaube, da würde ich tatsächlich die ICE-Fahrten mal nennen, die ich immer mache. Und zwar ist es so, ich steige dann hinten ein und in der zweiten Klasse ist noch alles recht gemischt. Dann kommt man in den Wagen 7, das ist der Bahnkomfortwagen, wo es schon mehr so ist, dass auf jeden Fall mehr Männer in Anzügen da vertreten sind als Frauen. Und dann passiere ich jedes Mal einmal den Speisewagen und gehe in die erste Klasse und mache so eine Repräsentanzschleife. Ich konfrontiere dann alle Männer, die da sitzen, weil es sind primär starke Männer. Starke Vorbilder geben einmal mit meiner Kraft. Anwesenheit, laufe starke durch, Stimmen einmal geben ganz mir bis Kraft. Zum bis vorne, dann wieder zurück. Gewandtheit gibt mir Kraft. Und zeigt, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, sowas, also es sind kleine Momente, die mir Energie geben in den Momenten, Kraft, wo ich denke, vor allen Dingen wow, dann was in geht. Den Momenten, wenn ich sie realisiert sehe, wenn ich in kleinen Momenten das Gefühl habe, ja, so sollte es immer sein. Was ich eigentlich sagen will, Feminismus als vielstimmige Praxis, das ist doch die Zukunft und nicht das Resilienztraining. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich glaube halt, dass Vielstimmigkeit die Grundlage irgendwie von feministischem Handeln und eben die Grundlage eigentlich von Solidarität ist. Unterschiedliche Vielstimmigkeit im Sinne auch der Anerkennung von unterschiedlichen Erfahrungen. Und auch das ist ja nicht immer ein einfacher Prozess. Parole 23. Und Vielstimmigkeit bedeutet dann für mich auch, viele Stimmen hören, gemeinsam und solidarisch dafür Sorge zu tragen, dass möglichst viele Stimmen hörbar, spürbar werden und auch anerkannt werden. Und ich glaube, dann ist das die Kraft für gesellschaftliche Veränderung. Also Parole und ich glaube auch, dass es bedeutet, irgendwie vielleicht aber mit der nicht gleichen davon Melodie auszugehen, dass man dann irgendwie immer den gleichen Text hat, aber vielleicht zur gleichen Melodie kommt, weil das bedeutet für mich auch Vielstimmigkeit, die Kraft da drin zu finden, aus unterschiedlichen Positionierungen heraus, aber zum einen eine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen in ihren Verwobenheiten zu formulieren, aber vor allem eine Melodie zu stimmen, die irgendwie eine Utopie von einer guten Gesellschaft für alle irgendwie möglich macht. Und das ist für mich die Kraft von Vielstimmigkeit. Parole 26. Und, da kommst du nicht hin über Resilienz, sondern da kommst du hin über Widerstand, da kommst du hin über Kollektivität, da kommst du hin darüber, Räume zu schaffen, in denen man sich hören, sehen, begegnen kann. Widerstand statt Resilienz. Zum Beispiel auf Demos zu gehen, dass die Welt besser wird, dass alle Menschen gleich sind. Zum Beispiel auf Demos zu gehen, dass die Welt besser wird und dass die Menschen merken, dass es egal ist, aus welchem Land man kommt, wie man aussieht, dass alle gleich sind. Parole 27. Utopie muss jetzt sein. Meine Parole ist, Utopie muss jetzt sein. Diese Parole erinnert mich daran, dass es jetzt sein muss und dass es vielleicht auch immer ein bisschen sein kann. Und die Frage ist irgendwie, was habe ich für eine Vorstellung von Utopie? Aber überhaupt in meinem Herzen, in meinem Alltag und in meinem feministischen Kampf anzuerkennen, dass es diese Idee von Utopie gibt. Und das heißt auch für mich jetzt sein, da irgendwie in meinem Erleben Platz für zu schaffen. Das empowert mich irgendwie sehr und ermutigt mich in meinem feministischen Alltag. The city has to charm me as I try to charm it, but for now we are still a bit strangers for each other. Ich bin selbst die Stadt. Ich bin eine starke Frau. Hello, Ian Fruschinski, Eva und Nina. Also, die Idee war, die unterschiedlichen Alltagserfahrungen von Frauen von drinnen nach draußen zu holen, in der Stadt hörbar zu machen. In eurem Artikel beziehungsweise Recht auf Stadt schreibt ihr, ein Recht auf Stadt zu fordern, heißt gleichzeitig Unterschiedlichkeit zu betonen und für gleichen Zugang und Teilhabe zu kämpfen. Für meine Arbeit gerade ist der Begriff der Vielstimmigkeit zentral. Und ich habe mich gefragt, ob der etwas mit der Idee von Unterschiedlichkeit betonen und eurer Auseinandersetzung mit Erfahrungswissen zu tun hat. Es würde mich sehr freuen, mit euch darüber zu sprechen. Parole 28. Und was für uns da viel mit reinspielt, ist, dass Resilienz vielleicht für etwas wie widerstandsfähig steht. Und das, was uns aber interessiert an so sozialen Gefügen ist eine Widerständigkeit entgegen der sozialen Verhältnisse, in denen wir leben und nicht damit klarkommend. Widerständigkeit möglich machen und statt ein weiterer Widerstandsfähigkeit, also das Passwort Resilienz irgendwie politisch hergestellt wird. Dann war es halt irgendwie vor 10 Jahren die kreative Stadt. Parole 29. Resiliente Stadt. Und das ja aber quasi nicht von den Leuten kommt, die in den Städten leben, sondern eben von Leuten, weiß nicht, aus der Uni, aus irgendwelchen Policy-Zirkeln, die sich halt diese Konzepte ausdenken und dann irgendwie vermeintlich anwendbar machen auf die Städte. Bedürfnisse von unten. Also das so überformt ist von bestimmten politischen Ideen. Vor Wissen. Anstatt von vielleicht Alltagsrealitäten der Menschen. Parole 30. Wie Parole 13. Der Resilienzbegriff unterstellt eben, dass man als einzelnes Individuum irgendwie dann darin zurechtkommen könnte, was ein absoluter Trugschluss ist. Und so funktioniert es eben als Strategie, nicht mit gesamtgesellschaftlichen, ungerechten Verhältnissen umzugehen, als einzelne Person. Ich bin stark. Sondern wenn man irgendwie vorwärts kommen will, dann müsste man sich ja mit anderen zusammentun. Nicht allein, sondern zusammen. Und auch das gemeinsam abgefuckt sein von Sachen ist eine Form der Kollektivierung, die wir wichtig finden und nicht quasi das gemeinsam überwinden von dem abgefuckt sein. Also auch den Verhältnissen auf eine gewisse Art unversöhnlich gegenüberzustehen und sich nicht immer nur darin bestmöglich zu arrangieren und genau, sondern eben auch Platz dafür zu haben, wütend sein zu können, Stopp zu sagen, sich vielleicht auch mal rauszuziehen oder so. Und wieder Parole 1. Genau. Stopp. To politics in general and in my country, stop abuses, stop corruption, be fair to humans, fight for nature. Das Wichtige ist der Fokus auf die Alltagspraxen, den würde ich als feministisch bezeichnen. Und zwar die Alltagspraxen und das Erfahrungswissen, das die Menschen so in ihrem Leben sammeln, ins Verhältnis zu setzen mit gesellschaftlichen Verhältnissen und darüber zu verstehen, wie man vielleicht eine andere Gesellschaft und eine andere Stadt herstellen kann. Parole 30. Unsere Geschichten sind das Ende der Erzählung. Was ich dem noch hinzufügen würde, ist das Ernstnehmen des eigenen Begehrens und des eigenen Erfahrungswissens es nur möglich ist, das Erfahrungswissen anderer auch ernst zu nehmen. Und zwar in der Unterschiedlichkeit. Und das, glaube ich, einer der zentralen Angelpunkte darin. Parole 31. Solidarität statt Hilfe. Zu sagen, es geht mir nicht darum, dass du mir hilfst, sondern es geht mir darum, dass du verstehst, dass das, was mich abfuckt, für dich auch scheiße ist. Parole 32. Also unsere aller Lieblingsparole bei die zum Netzwerk. Mein Netzwerk ist klein, aber tief. Wir sind alle zusammen verrückt und wir lieben uns, wie wir sind. Das mochten wir am allerliebsten, weil es, glaube ich, also genau, so eine Qualität beschreibt. Also quasi das Netzwerk ist auch nicht nur irgendwie da, um sich so über Wasser zu halten, sondern es geht tatsächlich tiefer. Und wir sind alle zusammen verrückt, hat uns besonders gut gefallen, weil es nämlich genau nicht resilient ist. Also weil es nämlich genau nicht aushält, sondern weil es anerkennt, dass man in diesen Verhältnissen, die sind auch zum Verrücktwerden. Parole 33. Also genau, diese Parole war irgendwie so schön, weil sie sich nicht resilient sein. Weil sie sich zuneigt zueinander. Verrückt sein. Aber nicht quasi dem Problem anpasst. Sich einander zuneigen. Mein Netzwerk ist klein, aber tief. Wir sind alle zusammen verrückt. Und wir lieben uns, wie wir sind. Liebe, dieser Begriff der Resilienz löst Unbehagen in mir aus und das möchte ich kollektivieren, indem ich in meinem Netzwerk nach Parolen frage. Keine Durchhalteparolen, sondern vielmehr Motti, Aussagen, Ansagen, Tipps und Tricks. Ich hätte dich, deine Stimme und Perspektive gerne dabei und würde mich freuen, wenn du mir deine Antwort als Sprachnachricht schickst. Merci, hier kommen die Fragen. Was soll die Welt von dir hören? Fünf Wörter über dich. Was ist dir wichtig? Was gibt dir Kraft? Was sind deine Träume? Was verbindet dich mit deinen Freundinnen? Was ist dein Netzwerk? Und wie hält es zusammen? Um wen kümmerst du dich? Und warum? Was ist deine Krise? Wen schreist du an? Was ist deine Parole? Was ist meine Parole? Vertrau deinem inneren Schweinehund. Meine Parole lautet gegen Staat und Kapital, Feminismus radikal. Ich sag's einmal und dann singe ich's, weil es muss auch gesungen werden. I wanna see more happy meine people. Meine Parole ist Freiheit und Liebe für alle hier und jetzt. Und? Stay soft. Trau dich, dein eigenes Archiv zu sein. Mut tut gut. Ja, check your privilege. Mut zur Hässlichkeit. Kein Fußbrett den verschissen. Das ist meine Parole. Vertrau in dein Wissen und deine Erfahrung. Denn wir haben Wert und wir haben eine Berechtigung. Und wenn du merkst, du wirst in deinem Wissen und dem, was du mitbringst, und wer du bist, irritiert, dann lass dich nicht schnell irritieren. Es gibt uns da draußen, es gibt diese Frauen, die deine Erfahrung kennen, und es geht darum, sie zu suchen und sie zu finden. Bis auf Weiteres, Kopf hoch, atmen, weiterschwimmen. Und im Chor mit den Freundinnen. Andante. Parole V, eine feministische Verstärkung. Hörspiel von Katharina Pelosi. Mit Elena Schmidt und Wieslawa Wiesolowska. Chor, Vocal Crew Dortmund. Komposition, Chor, Julia Klomfass. Interviewpartnerinnen, Heike Nöth, Linda Kagerbauer und E.N. Freschinski. Parolen von Anja, Adele, Anna, Atlanta, Anna, Charlotte, Alm, Elske, Caroline, Beate, Elisa, Felicitas, Eleonora, Katharina, Heinrich, Eva, Lina, Frieda, Maike, Josi, Miriam, Katja, Simon, Tanja, Leno, Merjem, Vanessa, Mareike, Rosa, Tanja, Jeschim. Technische Realisation, Olaf Dettinger, Jürgen Glosemeier, Ulrike Wiebelitz, Steffen Jahn, Sebastian Nohl. Regieassistenz Stefan Kordes und Verena Katz. Sounddesign und Regie Katharina Pelosi. Dramaturgie Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Kooperation mit Pakt Zollverein Essen und Deutschlandradio 2019. I wanna see more happy people. Where are all those happy people?